Ich knall dir nix vom Mocker. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, Ja, ich habe mal wieder einen geraucht heute. Bin dann also rückfällig geworden, sozusagen. Ich war jetzt 7 Wochen clean. Ah, yeah. Ich war jetzt lieber Rückfall. Ist denn normal? We'll be right back. Oh, ich finde nicht das richtige Instrument. One, two. Aber deins hört sich sehr kreativ an heute. Schwer am Schrauben, wa? Hey, hey. Hey, hey. Thank you. Boop, boop, boop.